Kapitel 71. Franz und Carla fahren zum Starnberger See. Auf dem See fahren Segelboote. Die Sonne glitzert im Wasser. Am Starnberger See wohnen viele reiche Leute. Sie haben große Villen. Statt eines Gartens haben sie einen Park. Kapitel 72. Carla zeigt auf eine Villa. Da wohnen Freunde von mir. Vor der Villa stehen ein Porsche, ein Maserati und ein Jeep. Neben dem Swimmingpool sind zwei Tennisplätze. Der Swimmingpool ist so groß wie die zwei Tennisplätze. Franz denkt, wenn ich jetzt Boah sage, bin ich der Loser vom Land. Kapitel 73. Franz und Carla gehen am Ufer des Sees spazieren. Dann setzen sie sich auf eine Sonnenterrasse. Carla bestellt Champagner. Sie setzt eine Sonnenbrille auf. Es ist eine Sonnenbrille von Chanel. Auch Franz setzt eine Sonnenbrille auf. Kapitel 74. Carla fragt, ist die Sonnenbrille aus dem Kaufhaus? Ja. Franz ist erstaunt. Woher weißt du das? Hat die Sonnenbrille circa 70 Euro gekostet? Ja. Ist das Jackett auch aus dem Kaufhaus? Woher weißt du das? Hat das Jackett circa 250 Euro gekostet? Kapitel 75. Franz ist total erstaunt. Er sagt, das ist das teuerste Jackett, das ich in meinem Leben gekauft habe. Es ist schön, nicht? Carla sagt, Franz, es gibt zwei Klassen von Leuten. Die normalen Leute und die besseren Leute. Und? Fragt Franz. Die besseren Leute kaufen nicht im Kaufhaus. Ein Jackett muss Minimum 800 Euro kosten. Franz denkt, boah. Aber er sagt es nicht. Aber egal, sagt Carla. Heute ist ein schöner Tag. Prost, Franz. Prost, Carla. Franz sieht ihr tief in die Augen.